In der Mittagspause geht er hinaus zu seinem Pickup, um das Handy zu holen. Er schuldet Margie einen Anruf, muss ihr erzählen, dass er seine Stelle verloren hat und dass Kansas seinen Charme verloren hat, jedenfalls für ihn. Er denke daran, nach Boulder zu ziehen, das wird sie verstehen. Sie mag Stevie. Falls sie Geld braucht, könnte er ihr wohl etwas abgeben, wenn auch nicht sehr viel. Bis er sich wieder einen Job besorgt hat, muss er von dem leben, was er hat. Außerdem wird sie ja bald heiraten, oder? Als er die Beifahrertür öffnet, fällt ihm ein, dass er Edgar Ball noch bezahlen muss. Er zieht das Handy aus dem Handschuhfach und geht mit gesenktem Kopf zur Schule zurück, damit beschäftigt, seine Nachrichten zu checken. Plötzlich hält er inne. Ihm ist in den Sinn gekommen, was Jesse zuvor gesagt hat. Er hat hinten geparkt. Warum sollte Gilbert das tun, wo der Lehrerparkplatz doch am nächsten an der Schule liegt? Danny fällt nur ein einziger Grund ein. Er geht zu seinem Tundra zurück. Zuerst wirft er einen flüchtigen Blick auf die Ladefläche. Die ist bis auf den Werkzeugkasten leer, der mit einem Vorhängeschloss gesichert ist. Die Fahrerkabine hingegen ist frei zugänglich, weil er sie ja praktisch nie abschließt, was Gilbert gesehen haben muss. Vielleicht hat Danny es ihm und seiner Kollegin sogar mitgeteilt. Danny durchsucht den Kram im Handschuhfach. Merkwürdig, was sich da immer ansammelt, erwartet jedoch nichts zu finden, was sich auch bestätigt. Gilbert wäre nicht auf die Idee gekommen, hier etwas zu platzieren, nachdem er gesehen hat, dass Danny dort sein Handy aufbewahrt. Die Mittelkonsole kommt ihm wahrscheinlicher vor, doch da ist ebenfalls nichts. Er findet nur einen Beutel M&Ms, den er Darla Jean schenken wollte, wenn sie ihm das nächste Mal eine gute Note zeigte. DJ bekommt oft gute Noten, sie ist ein kluges kleines Ding. Er wirft einen Blick in die Seitentaschen, nichts. Er späht unter den Beifahrersitz und findet auch dort nichts. Er sieht unter dem Fahrersitz nach und da ist es. Ein Pergamenttütchen mit einem weißen Pulver, bei dem es sich nur um Kokain, Heroin oder Fentanyl handeln kann. Kansas geht hart mit harten Drogen um, das weiß Danny. Bei Schulversammlungen bläut man das den Kids immer wieder ein. Die Menge ist zu klein, als dass man dem Besitzer Handelsabsicht unterstellen könnte, aber in Kansas ist selbst der Besitz eine schwere Straftat, für die man 2 Jahre eingebuchtet werden kann. Will Gilbert ihn wegen Drogenmissbrauchs 2 Jahre ins Gefängnis schicken, beziehungsweise eher für 90 Tage in den County-Knast? Nein, aber in den Knast befördern will er ihn durchaus, weil er ihn dann unter Druck setzen kann, wieder und immer wieder. Die Gefängniswärter würden das eventuell ebenfalls tun, wenn Gilbert sie darum bittet. Hinter dem Sitz ist eine Stelle, wo sich wie üblich allerhand Mist angesammelt hat, darunter eine zerknüllte Tüte von McDonald's. In der Tüte sind ein Hamburger-Einwickelpapier und eine Papphülle, in der sich einst eine heiße Apfeltasche befunden hat. Die hat genau die richtige Größe. Danny fasst das Tütchen mit dem Dope an den Seiten und lässt es hineingleiten, wobei er die Papphülle aufbiegt, damit das Tütchen sich nicht daran reibt und möglicherweise vorhandene Fingerabdrücke verschmiert werden. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass welche drauf sind, aber wer weiß. Anschließend steckt er die Hülle wieder in die McDonald's-Tüte und die wiederum in seine Brotdose. Als er zum Schulgebäude zurückgeht, sieht er Jesse an einem der Picknicktische sitzen. »Ich komme gleich nach«, ruft er und geht hinein. Er versteckt die Tüte im Abstellraum auf einem hohen Regalbrett hinter ein paar Flaschen Putzzeug. Dann ruft er Edgar Ball an. »Sind Sie noch mein Anwalt?« »Bin ich so lange, wie Sie einen Profi brauchen«, erwidert Ball. »Die Sache ist einfach zu interessant.« Die beiden unterhalten sich eine Weile. Edgar Ball verspricht, gegen 2 an der Schule vorbizuschauen und am Abend um 17:45 vor dem KBI-Büro in Great Bend zu Danny zu stoßen. Der wiederum verspricht ihm dort, den Scheck über $400 zu überreichen. »Nehmen wir lieber 500, im Hinblick darauf, worum Sie mich bitten«, sagt Ball. Danny willigt ein. Die Summe ist angemessen, auch wenn sie seinen Notgroschen erheblich reduzieren wird. Deshalb ruft er anschließend Margie an und sagt, er werde sie eine Weile kaum unterstützen können, weil er seinen Job verloren habe, woraufhin sie meint, das verstehe sie. »Sag den Cops doch, sie sollen mit mir sprechen«, sagt sie. »Dann bringe ich denen bei, dass du zwar gerne in der Gegend rumbrüllst, aber nie auf jemand einstechen würdest. Und die Vorstellung, dass du wen umbringst, ist völlig daneben.« Danny sagt, sie sei ein Schatz. »Margie, Marchi Marchi Bobarchi für Stevie, sagt, da habe er verflucht recht. Dann trägt er sein Sandwich und seine Thermosflasche zum Picknicktisch hinaus und setzt sich zu Jesse. »Ich werde die Schule hier richtig vermissen«, sagt Jesse. »Komisch, aber wahr. Und ich werde die gemeinsame Arbeit mit Ihnen vermissen. Sie sind ein guter Chef, Danny.« »Ah, du findest schon was anderes«, sagt Danny. »Ich würde dir ja gern eine Empfehlung schreiben, aber, weißt du, unter den Umständen...« »Alles klar«, sagt Jesse und lacht. »Schon kapiert.« Um 2:15 taucht Edgar Ball auf. Danny übergibt ihm den Scheck und die McDonald's-Tüte. »Sicher, dass Sie das so machen wollen?«, fragt Ball. »Damit bringen Sie sich in eine ziemlich prekäre Lage.« »Ah, meine Lage ist sowieso schon prekär«, sagt Danny. »Und sie wird auch so ständig prekärer.«